Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, »O, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten!«